praktisch mit reiner Ideologiekritik begnügen wollte, dass es gewissermaßen eine Differenz zwischen Ideologiekritik und Erkenntniskritik auch gibt, um das vielleicht nochmal sozusagen als Schritt anzudeuten, oder worum es Ihnen dabei geht. Also während sozusagen die Ideologiekritik immer bemüht ist, das Auseinanderfallen von Idee und Interesse zu konstatieren, praktisch die Idee zu denunzieren am unmittelbaren materiellen Interesse, was dahinter steht, aber sozusagen die die kategoriale Verfasstheit der Idee nicht in Frage stellt, sondern die bürgerliche Gesellschaft sozusagen tatsächlich an Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter misst, geht Krahl halt ein Stück weiter und sagt, dass selbst sozusagen diese Ideen, die bürgerliche Gesellschaft über sich selbst hervorgebracht hat und die sie sozusagen verwendet, dass selbst diese Ideen wie das beispielsweise auch Sohn Rethe erläutert hat oder Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein unmittelbar zusammenhängen mit der Warenförmigkeit gesellschaftlicher Produktion. Also ist gewissermaßen zwischen Warenform und Denkform eine Vermittlung gibt, die der gesamten Ideologiekritik, die immer nur sozusagen die Idee vom Interesse unterscheidet, entgeht. Und dass eine gesellschaftliche Praxis, die sich bemühen will, also sozusagen diesem ideologischen Schleier zu entkommen, sich praktisch auf die Höhe auch des Marx'schen Fetischkapitels von Geschichte und Klassenbewusstsein und von Sohn Rethe begeben muss, um den Schleier der bürgerlichen Gesellschaft praktisch durchbrechen zu können, im eigenen Bewusstsein, in der Erkenntnis sozusagen Form der ich weiß nicht, das ist jetzt alles natürlich in eigenen Worten. Aber vielleicht machen wir das tatsächlich so, dass wir sozusagen Schritt für Schritt durchgehen und irgendwie. Also, ich bin auch dafür, dass wir. Die stecken eben so viele Tabellen dran, die eben und auch. Ist ein Haufen dran zu kritisieren, dass wir da meines Erachtens von vorne durchgehen sollten. Gerade der Marcuse mit seiner Frage des Übergangs von der Substanz zur Funktionalität, die da so einfach dargelegt wird. Wo war nochmal der Anfang? 291. Ne? Meine erste Frage wäre, kann jemand erklären? Bitte? Nee, ich wollte nicht in den Anfang nochmal benennen. Achso, eine Frage, die sich erkennt. Ja. Auf Seite 292 mit dem Emil Durkheim. Der berühmte Aufsatz, weiß jemand von euch näher, was das ist? Ich weiß es jetzt nicht und ich weiß auch nicht, was in diesem berühmten Aufsatz steht, den er dann meint. Das wäre so nicht meine Frage. Hat einer eine Ahnung, was das sein könnte in dem Kontext für den Theorien von dem Durkheim? Das ist ja so ein klassischer Soziologe der Anomie-Forschung, also wie die Gesellschaft sozusagen aus dem Leim geht. Das hat sich ausgewachsen auch heute in der Soziologie, die Anomie-Forschung, wie heißen die? Diese Anomie-Forscher Heidmeier und so, die Heidmeier heißt ja, glaube ich, Schule da, die betreiben Anomie-Forschung. Da gibt es Bücher, was hält die Gesellschaft zusammen, was treibt die Gesellschaft auseinander? Und da geht es immer darum, wie diese Proportionalitäten einer immer bürgerlich gedachten Gesellschaft entstehen und wie die zu heilen und zu regulieren wären. Es ist eine Form der Regulationsschule. Es geht auf Durkheim zurück, ne, der vor Max Weber auch jüdisch-französischer bedeutender Denker, der Mitbegründer der Soziologie. Ich kann jetzt nicht so erschließen aus dem Kontext erstmal, was er jetzt an Durkheim-Hianismus im Auge hat, der gerade. Konstitutionsvorgang selber. Zweite Frage wäre auf Seite 293, die ich